नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स So, da wir uns abend mit deinem Text beschäftigen werden, das erklärt besonders, wie man die tiefere Zustände der Meditation zwecks Vipassana anwendet. Dann wollen wir jetzt etwas ausführlich über diese Shamatha-Meditation reden und wie eigentlich man Shamatha meistert mit Hilfe von Einatmen und Ausatmen. Aber die Prinzipien eigentlich sind gleich für andere Meditationen. Was Anapanasati anbetrifft, wir haben schon erklärt, dass Satipatthana Sutta erwähnt nur die drei ersten Übungen mit Einatmen und Ausatmen, die dann verbunden sind in der Tradition mit Kaya Anupassana, mit Meditation über Körperlichkeit. Es ist auch sehr wichtig zu verstehen, warum diese ersten vier Übungen auch, wie wir schon bereits erklärt haben, haben Shamatha-Seite und Vipassana-Seite, aber die Shamatha-Seite ist besonders betont. Das heißt, dass damit man nach der Tradition, nach egal welche Tradition, dann die andere Übungen, die mit Betrachtung von Empfindungen und Geist, also die nächste zwei Grundlagen von Achtsamkeit, ausführlich führen kann, ist es vorausgesetzt, dass man schon die diese Versenkungen gemeistert hat und sie anwenden kann zwecks Vipassana. Wir haben schon gesagt, dass die Vipassana-Tradition in den Agamas oder Nikayas ist erklärt durch entweder Vedana, Vipassana, was in Bezug zu Empfindungen, oder Vipassana in Bezug zu den fünf Aggregaten. Vipassana in Bezug zu Empfindungen ist dann natürlich mit Vedana Anupassana verbunden. Und Vipassana über die fünf Aggregate ist mit Geistbetrachtung und mit Dhamma-Betrachtung beiden verbunden. Mit Geistbetrachtung besonders wird betont in der nördlichen Tradition, weil die nördliche Tradition betont, dass eigentlich alle Objekte haben ihre Grundlage in dem Geist. Andere Objekte gibt es nicht. Und ohne diese Grundlage eben keine Objekte erscheinen können. Also der Geist, also samsarische Geist, den man muss erkennen, gründlich erkennen, damit man die andere Seite von Geist, diesen nicht-samsarischen Geist, verstehen kann, muss man gründlich samsarischen Geist erkennen. Und samsarischer Geist ist der Geist, das in den vier Grundlagen gegründet ist. In Körperlichkeit, in Empfindungen, in Wahrnehmung und in Wille und Willefaktoren. Also in diesem Sinne, man kann sagen, dass alle Phänomene, wie der erste Vers von Dhammapada erklärt, sind im Geiste geprägt. Mano Maya Dhamma, Mano Seta sind von dem Geist geführt. Oder wie Samyutta sagt, Chitena Niyate Loko, Chitena Parikasati Chitasa Eka Dhammasa Sabbe Dhamma Vasam Anvagu. Alle Dhammas, alles was wir erfahren, ist in Kontrolle von dem Geist. Der Geist führt die Welt. Chitena Niyate Loko. Chitasa Parikasati. Die Welt ist in Kontrolle von dem Geist. Und alle Phänomene kommen von dem Geist. Dies ist gesagt in, sozusagen und wird akzeptiert in allen buddhistischen Traditionen. Nur wird anderes interpretiert. In diesem Sinne, Meditation über die fünf Aggregate ist auch Meditation über Geist. Aber damit wir diese Meditation verstehen, kennen, traditionsnach, die Voraussetzung eigentlich ist, dass wir diese Versenkungen über die Teil von Verständnis von samsarischen Geist sind. In der Zeit von Buddha, diese Versenkungen mit weltlichen Objekten, so wie Einatmen, Ausatmen, so wie Farben, Kasinas, die waren Teil der Erziehung, besonders Erziehung, nicht nur Erziehung von den Shramanas, von denen, die die Welt versagt haben, verlassen haben, aber auch von Brahmanas, die sich mit Zeremonien beschäftigten. Und die müssten dann lange Texte, damals gab es keine Bücher, sie müssen auswendig lernen, die Vedas, und dazu brauchen sie sehr starke Konzentration. So, dann wir kommen jetzt zu den vier Übungen wieder, die Meditation über Einatmen und Ausatmen im Rahmen von Körperbetrachtung erklären. Jetzt wiederholen wir die Übungen wieder, damit wir die werden für uns dann auf natürliche Weise verdaut, wenn wir sie erinnern, in traditioneller Weise zu lernen, so in Burma zum Beispiel, man muss memorisieren, alles dann erklärt der Lehrer. Sonst, wenn man nicht auswendig gelernt hat, der Lehrer erklärt nicht. Ich habe so klein bisschen diese Abhidhamma-Sangha so erklärt. Immer muss man auswendig lernen, ein paar Versen, dann der Lehrer erklärt nach den Kommentaren. So, Sie brauchen nicht auf Bali das memorialisieren, aber in Deutsch ist es. Also, was sind die vier erste Übungen, haben wir schon gesagt. Wenn ich langes Atmen einatme oder ausatme, ich habe volle Klarheit im Sinne, dass ich mit Weisheit weiß, dass es langes Atmen ist. Genauso vier kurzes Atmen. Das haben wir schon erklärt. Und wie es da passiert, diese Fortschritt haben wir auch erklärt, dass es eigentlich Vorbereitung ist für tiefere Zustand von Meditation. Dann dritte Übung haben wir auch erklärt. Sabbakaya Patisamvedi Asasisamiti Sikati, Sabbakaya Patisamvedi Pasasisamiti Sikati. Ich lerne, weil ich atme ein und aus, diesen ganzen Körper zu empfinden. Und vierte Übung, jetzt wir sollen verstehen, dass diese erste zwei Übungen, dann nächste Übung und wieder nächste Übung ist, sozusagen organischer Prozess. Man darf sie nicht streng trennen. Dann nächste ist Pasambayam Kaya Sankaram Asasisamiti Sikati, Pasambayam Kaya Sankaram Pasasisamiti Sikati. Diese Kaya Sankara, Körperformationen empfindend, ich lerne einzuatmen, ich lerne auszuatmen. Jetzt Kaya Sankara, Formation des Körpers ist nichts anderes als einatmen und ausatmen. Oder Prana. Und Prana und einatmen, ausatmen oder Hauch ist eine Sache. Es kann auf grobe Ebene empfunden werden oder an feinere Ebene. Wenn es an feinere Ebene empfunden ist, die feinere Ebene immer kontrolliert die grobere Ebene. Immer daran denken. Das ist genauso in Yoga, genauso in Buddhismus. In feinere Ebene kommen wir dann zu diesem Konzept von pranischen Körper. Dieser pranische Körper, der kontrolliert diese grobe Körper. Dann, warum Hatha Yoga? Warum echte Hatha Yoga ist, dass man Zugang durch diese Asanas und Pranayama, Zugang zu dem pranischen Körper hat. Und durch pranische Körper, man kontrolliert die Unbalancen in groben Körper. Das ist dann echte Hatha Yoga. Und dadurch schafft man dann Harmonie. Hatha heißt Harmonie. Also Mond und Sonne. Dann, wenn wir uns mit Qigong beschäftigen möchten, wir sollen darüber nachdenken und verstehen diese Prinzip. Die sind also Grundverständnis für Qigong genauso so wie für Hatha Yoga. Und Qigong und Hatha Yoga sind sehr nützlich für tiefere Erlebnis von den Vertiefungen. So, Kaya Sankara, warum wird Einatmen und Ausatmen genannt Formation des Körpers? Das ist auch sehr wichtig zu verstehen. Diese Formation des Körpers dann in Meditation über Einatmen und Ausatmen, dann spielt führende Rolle. Wenn man tief atmen erlebt, erlebt man das Atmen, dieses Synonym für Atmen, es ist auch kein Zufall, ist Element von Wind. Dieses Element von Wind hat, wie wir schon gesagt haben, ist eng mit dem Geist verbunden. Wir haben schon gesprochen von dem Prinzip, dass der Geist bewegt sich wegen Prana, wegen Windelement. Wenn Windelement oder Prana nicht da ist, der Geist bewegt sich eben nicht. Und der Geist auch geht von einem Leben zu dem anderen auch mittels Prana. Deswegen die im Yoga höchste geschulten Yogis, die waren, die sind fähig, einen Geist zu einem anderen Körper sozusagen gehen lassen. Durch Meisterschaft von Prana. Die dann verbunden ist mit dem Geist. In den Kommentar von Satipatthana Sutta gibt es viele Beispiele, damit wir verstehen, wie eng dieses Windelement ist verbunden mit dem Geist. Und da unsere grobe Körper wird verbunden mit wird verglichen mit Ochse. In Indien gibt es sehr schöne weiße Ochsen, große, große Ochsen. Die sind auch verehrt als diese Vehikel von Shiva, für vielen höchste Gott in dem hinduistischen Pantheon. Also auf jeden Fall Gott am engsten mit Yoga verbunden ist, indem er zerstört alle Unreinheiten. So ähnliche Funktion wie Avalokiteshvara. Kein Wunder, sie wohnen zusammen auf Berg Kailash. Der Berg Kailash ist heiliger Berg für Shiva und für Avalokiteshvara, beide. Die Tibetaner machen Runde mit Niederwerfung, Omani Padme Hum, und neben sind die Hinduisten Namo Shivaya. Und sie verstehen sich sehr gut, kein Problem. Weil Shiva ist genauso wie Avalokiteshvara, hat dieselben Qualitäten. Mahakarunika Anato, der Herr von großem Mitgefühl. Der alle Bhaya, alle Ängste beseitigt und so weiter. Na prima, dann gehen wir weiter. dann sind wir bei dem Berg Kailash, dann fühlen wir uns sehr wohl und erklären wir dann, wie es mit Prana geht. Dann unsere grobe Körper ist wie ein Ochse. Jetzt runter hin. Entschuldigung, ich habe Fehler gemacht. Das passiert schon. Wenn man bei Berg Kailash ist, das ist sehr weit weg, kann man sich sehr leicht hier in diesem kleinen Raum kann man irren. Also unsere grobe Körper ist die Karre, die sich hinter dem Ochs befindet, steht. Jetzt diese Kaya Sankara oder Einatmen, Ausatmen oder Windelement ist eben diese Ochse. Das ist in Indien, wenn Sie sich von Indien interessieren, wer repräsentiert Vayodhatu im indischen Pantheon? Hanuman, Affengott. Und der ist nichts anderes als Inkarnation von Shiva. Deswegen kann er Prana kontrollieren, weil er, so wie Shiva, ist Meister von Yoga. Indem er Prana kontrollieren kann, er kann ganz interessante Tätigkeiten üben. So, also unsere Ochse, Wer ist der Vehikel von Shiva? Stier. Stier, ja, richtig. Wie heißt er? Nandi. Wenn Sie lesen die Jatakas, die Geschichten von früheren Geburten von Buddha, in früheren Geburt Buddha war, wer war Nandi? Der Ochse. Alles ist verbunden. So, dann diese Ochse ist vorne, unsere Körper, die Karre ist hinter dem Ochsen. Und was brauchen wir noch? Ziegel und jemand, der das kontrolliert. Und das ist eben der Geist. So ist unsere Situation in der Welt. In dem Ochse da ist, Windelement da ist, wir können uns bewegen, wir können sitzen, wir können stehen, wir können sprechen. Alle unsere Tätigkeiten sind von diesem Windelement abhängig, auch geistige Tätigkeiten. Wenn diese Ochse nicht da ist, der Geist bewegt sich eben nicht. Deswegen, dieses Windelement oder Einatmen und Ausatmen heißt Formation des Körpers. Er formiert den Körper. Ob er steht, geht, liegt, spricht, wie er immer sich bewegt, es wird von Wind kontrolliert. Deswegen die Bewegungen des Körpers im Buddhismus heißen was? Kaya Vigyapti, Manifestation des Geistes durch Körper. Und wie heißt die Sprache? Manifestation des Körpers durch Sprache, Manifestation des Geistes durch Sprache. Kaya Vinyati und Vachi Vinyati. Und dazu kommt noch was? Einatmen und Ausatmen. Diese drei Sachen sind, obwohl sie streng gesagt zu Körperlichkeit gehören, sie sind geistgeschaffene Körperlichkeit. Chittaja Rupa. Und diese Chittaja Rupa, so wird erklärt in dem Subkommentar, ist eigentlich beste Mittel für Satipatthana. Warum? Wenn wir mit Sati reden, wir reden anderes, wir reden, die Worte werden klar ausgedrückt, und die Sprache wird fließend. Wenn wir ohne Sati reden, ganz anderes. Wenn wir mit Sati Körper bewegen, ganz anderes Gefühl. Der Körper bewegt sich auf sehr schöne Weise, sehr schön zu betrachten. Fließend, ohne Zigzag, ohne Chaos. Wenn wir ohne Sati Körper bewegen, dann ganz anderes Gefühl. Und genau dasselbe Prinzip, komischerweise, ist mit dem Geist. Wenn wir mit Sati denken, ganz andere Qualität von Denken. Wenn wir ohne Sati denken, ganz andere Qualität von Denken. Deswegen Sati bringt andere Qualität zu unseren Körperbewegungen, zu unserer Sprache und zu unseren Geistbewegungen. Alle sind sozusagen mit dem Windelement, mit Prana verbunden. Durch Prana lebt der Mensch in seinem Körper. Also darüber sollte man nachdenken und allmählich sehr, sehr klar werden. Das ist das beste Mittel für Kontinuität in der Meditation. Dieses Verständnis, wenn man das versteht, wie dieser Windelement kontrolliert unsere Körperbewegungen, Sprache und Denken, das ist das beste Mittel für tiefe Erlebnis von Achtsamkeit. Deswegen die Yoga-Bücher sagen, so Yoga Vashishta sagt, das besonders eng mit Buddhismus verbunden ist, sagt, dass der einer, der sich mit Yoga beschäftigt, er sieht gleich, wer sich mit Yoga beschäftigt, und einer, der sich mit Yoga beschäftigt, er wird so wie diese Sensitivität von Auge, wie heißt das? Pupille. Pupille, sagt man? Ja, Pupille im Auge, so sensitiv, wenn ein kleiner Artikel von Schmutz fliegt in Auge hinein, gleich bekommen wir Schmerz, nicht wahr? Und einer, der sich nicht mit Yoga beschäftigt, der ist so wie Po. Man kickt ihm und er spürt das nicht so, nicht große Schmerzen. Durch diese Sati kommt Sensitivität, und durch Sensitivität dann werden unsere Tätigkeiten mit Intelligenz verbunden. Hm? Und im Sinne von Yoga, die wahre Intelligenz ist die Intelligenz, die Leiden vermeiden kann. Das ist die wahre Intelligenz. Also, letzte Übung ist, ich verfeinere Passambayam. Dieses Passambayam ist von demselben Wurzel wie Passadi Prashrabdi. Passadi Prashrabdi, wir an Mangel von besseren Übersetzungen, wir übersetzen als Entspannung und Klarheit. Wir haben kein eines Wort, das alle diese Aspekte von Prashrabdi ausdrücken kann. Deswegen im Theravada Buddhismus für Synonyme für Prashrabdi, Aspekte für Prashrabdi sind auch Leichtigkeit, Geschmiedigkeit, Geschmeidigkeit, Mudu, das heißt Feinheit, und direkt sein. Und auch gestillt sein. Gestillt sein. Alle diese Aspekte sind da. Klarheit und Entspannung ist Stille. Nicht wahr? Und also diese vierte Übung dann erklärt Prozess von Versenkung und von Erlebnis von den verschiedenen Stufen von Versenkung, bis es frei von allen sozusagen Unreinheiten wird. Versenkung wird frei von allen Unreinheiten dann im vierten Jhana. Im vierten Jhana, was passiert? Alle Unreinheiten von Versenkung sind weg. Deswegen diese Achtsamkeit wird völlig bereinigt, völlig rein. Und was sind die acht sogenannte Apalakshas? Apalakshas heißt das, was Lakshana, die Eigenschaft von Versenkung, unrein macht. Appa heißt nieder. Also das, was diese Erfahrung von Versenkung stört oder inferior macht. Und was sind die Appalaksha? Vitarka, Vichara ist die erste zwei. Die gehen weg, wenn man zweite Jhana erreicht hat. Die ist ohne Vitarka, ohne Vichara. Dann nächste vier sind die vier Gefühle. Vier Empfindungen. Das heißt körperliche und geistige Freude und körperliche und geistige Nichtfreude. Man kann nicht Leiden übersetzen. Und Unbequemlichkeit. Das ist Dukkha und Domanasa. Sukha Somanasa, Dukkha Domanasa. Domanasa wird in erste Versenkung beseitigt, Dukkha in zweiten Versenkung, dann dann Sukha Somanasa werden in dritten und vierten Versenkung beseitigt, dann bleibt nur reine Upekha. Gleichmut. Da ist zu verstehen, dass in allen, es gibt keine Versenkung, auch nicht mal angrenzende Sammlung, ohne Upekha. Upekha heißt Unparteilichkeit des Geistes. Die muss unbedingt, der buddhistische Lehre nach, muss unbedingt da sein in allen gesunden Zuständen des Geistes. Das ist Abhidharma-Lehre. Gemeinsam in allen buddhistischen Traditionen. Ohne Upeksha, Unparteilichkeit des Geistes. Was heißt Unparteilichkeit des Geistes? Freiheit von Tendenz, von Zuneigung und Abneigung. Die muss da sein, sonst der Geist geht nicht in tiefere Zustände von Konzentration ein. Solange diese Tendenz da ist, zu anhaften oder wegzuwerfen, der Geist kann nicht in tiefere Zustände von Konzentration. Unmöglich. Immer daran denken. Und diese Fähigkeit von Upeksha, von Unparteilichkeit des Geistes, kommt eben von Sati und Sampajanya. Fähigkeit zu Achtsamkeit und Wissensklarheit. Darüber sollte man immer sehr klar werden. Also, keine Samatha und Vipassana ohne Upeksha. Unmöglich. Weil auch nicht mal angrenzende Sammlung ist möglich, wenn diese Unparteilichkeit des Geistes klar zum Ausdruck kommt. Dann, jetzt haben wir 6 Faktoren, die weggehen in vierte Jhana und bleiben noch 2. Welche 2? Na eben, Anapana, einatmen und ausatmen. In vierte Jhana dann dieser Prozess von einatmen und ausatmen wird nicht sehr klar wahrgenommen werden. Oder wenn Sie volle Meister sind, vielleicht überhaupt nicht wahrgenommen werden, aber das ist sehr schwer. Aber wenn Sie hier meditieren, wenn Sie im vierten Jhana sind, diese Einatmen und Ausatmen hört auf in den Nasenlöchern, man kann es nicht mehr spüren, aber man kann es hier spüren. Deswegen diese Meditation über feine Atmen, wir haben gesagt, in der nördlichen Tradition, in Anapana-Meditation unterscheidet man grobe Atmung und feine Atmung. Dann diese Meditation von über feine Atmen ist besonderes von Interesse. Weil man kommt zu dem Prozess von Beseitigung von groben Atmung. Man kommt dazu nicht hier an den Nasenlöchern, sondern im ganzen Körper. Und da gibt es auch natürlich Stufen. Und über diese Stufen werden wir jetzt reden. Also die dritte Übung, das wir erklärt haben, ich lerne ganze Körper empfindend einzuatmen und auszuatmen. Diese dritte Übung, der Tradition nach, erklärt diese vorbereitende Stadium zur Versenkung. Also angrenzende Sammlung. Im Zustand von angrenzenden Sammlung, wenn man Achtsamkeit zu der Stelle bei den Nasenlöchern, an Nasenspitze oder obere Lippe konsequent leitet, dann man erfährt, wie sich die drei Körper, wie wir schon erklärt haben, Körper von Geist, Körper von Einatmen und Ausatmen und Karaja, Kaya, Empfindung von dem Körper, alle werden da zusammenschmelzen. Wenn es passiert, diese Anapana Nimitta wird verfeinert. Und diese Verfeinerung von Anapana Nimitta, von Zeichen, von Konzept von den Atmen oder Zeichen von den Atmen, erscheint, indem wir an der Stelle, wo wir einatmen und ausatmen betrachten, erscheint Licht oder Farbe. Im vorbereitenden Stadium, diese Lichter oder Farbe werden sporadisch und nicht sehr, sehr klar. Meistens graue Farbe erscheint da. Es kann kommen und wieder gehen. Vielleicht einige von euch haben sowas schon erfahren. Wenn man es erfährt, was soll man machen? Nicht daran anhaften, nicht sich damit beschäftigen, nicht das sehr ernst nehmen. UPK. Also, wenn man mit sich damit nicht beschäftigt und mit UPK betrachtet und bei Atmen bleibt, in diesem Stadium Atmen wird sehr, sehr gemütlich, sehr fein, man wird viel Freude haben an der Meditation, indem der Geist bleibt bei dem Objekt und man braucht ihn nicht mehr so zu zwingen, da zu bleiben. Diese Unparteilichkeit des Geistes kommt zum Ausdruck auch dadurch, dass man nicht mehr braucht, den Geist zu zwingen. Er bleibt bei dem Objekt, spontan. In diesem Zustand dann kommen die verschiedenen Stufen von Versenkung des Geistes. Das ist dann, man erreicht diesen Zustand von Einspitzigkeit. Diese dritte Übung erklärt Übung von Einspitzigkeit. Und Einspitzigkeit ist die Voraussetzung für Samadhi. Die Fähigkeit des Geistes, lange Zeit bleiben im Zustand und sich gewöhnen am Zustand von Einspitzigkeit, ist Samadhi. Und Samadhi heißt, dass der Geist mit Geistesfaktoren wird platziert, Stapana ist das, es gibt besseres Wort als platziert, das ist mehr Französisch, wie sagt man, platziert, wird angelegt, kann man sagen, Geist angelegt, wird niedergelassen. Wer kann ein besseres Wort finden, als platziert, wird ausgestattet. Das gefällt mir auch nicht besonders. Der Geist ruht. Ruht ist besser. Ja. Der Geist dann ruht auf dem Objekt in dem Sinne, dass alle Geistesfaktoren sind ausgeglichen, im Zustand von Ausgeglichenheit. Das heißt, Patisambhida Maga nennt das Anativata Sankara. Anativata Sankara heißt, keiner von den Geistesfaktoren wird zu hoch oder zu niedrig, im Zustand von Balance. Im richtigen Maß. Das ist dann Zustand von Samadhi. Und dieser Zustand von Samadhi, Patisambhida Amaga, wenn Sie sich mit Anapanasati beschäftigen möchten, ist, das beschreibt diese Meditation am ausführlichsten. Ich glaube nicht, ob es vielleicht in Deutsch gibt es noch keine Übersetzung von Patisambhida Amaga. In Englisch gibt es von Jnana Moli, heißt es, Path of Discernment. Und da, wenn Sie Zeit haben, lesen Sie diesen Abschnitt. Wir werden nicht so viel Zeit haben. Abschnitt über Anapanasati wird besonders ausführlich erklärt. Pfad der Reinheit, Visuddhimagga. Eigentlich ist alles basiert an dieser Patisambhidamagga-Erklärung. Wenn wir ein bisschen Zeit haben, dann ich erkläre ein paar Sachen davon, aber vielleicht haben wir nicht, weil wir uns beschäftigen mit Geistesbetrachtung. So. Also ich habe immer noch diese Irritation, was ganze Körper betrifft. Wenn ich einschwitzig bin, ist dieser Bereich gemeint. Aber Sie haben vorher auch gesagt, dass wir den ganzen Körper erleben. Das ist eine andere Methode. Jetzt, wenn das man. Das war jetzt die Theravada-Methode. Theravada-Methode. Natürlich, wenn Sie nach der Methode von, was man in China übt und in Tibet, dann natürlich diese Lichterscheinungen erscheinen im ganzen Körper. Das ist ja klar. Sonst ist es genau selbe Prozess. Ach, ich hatte verstanden, dass das durch die Kumbhaka kommt. Kumbhaka? Durch den Kumbhaka, wenn man das dadurch ja das Prana. Wenn man führt die Aufmerksamkeit an diese Zwischenatmungen, ja. Das ist Kumbhaka. Ja. In diese Stadium durch Achtsamkeit wird immer klarer und klarer. Dann diese, wie wir erklärt haben, dann diese Zwischenatmung wird lang und grobe Atmung wird kurz. Ja, und dadurch kommt doch das ja, Bewusstsein was ist vom Körper. Kommt dadurch nicht das Bewusstsein vom Körper dann? Ja, Bewusstsein vor dem Körper ist immer da. Es kann nicht weggehen. Bewusstsein vom Körper ist immer da. Aber er konzentriert sich an einer Stelle. Trotzdem, obwohl konzentriert an einer Stelle, der Meditator wird bewusst vom ganzen Körper, nicht wahr? Die andere Methode ist, dass der Yogi konzentriert sich nicht an eine Stelle, sondern am ganzen Körper. Das ist Unterschied. Also Gesamtheit. Gesamtheit. Das ist doch eigentlich auch eine Einspitzigkeit. Ja, natürlich, Einspitzigkeit kann, ist eine Raumgröße. Wenn Sie Casino machen, Einspitzigkeit ist, oder die Brahma-Viharas, Einspitzigkeit ist als ein Objekt, das so groß ist wie die ganze Raum. Einspitzigkeit bedeutet nicht, dass es muss hier sein. Nicht nur die Nasenspitze. Einspitzigkeit bedeutet, dass der Geist bleibt an einer Stelle und bewegt sich nicht. Diese Stelle muss nicht unbedingt klein sein, so wie Spitze von Nadel. Aber wenn man Meister ist von den Casinas, man kann die Farbe von Casina oder von Element, das man untersucht, so klein machen wie eine Spitze von Nadel und wieder vergrößern, so groß wie man braucht. Wenn man braucht so, es wird so. Wenn man braucht so, es wird so. Wenn man braucht so, es wird so. Und so geht man weiter bis Infinitiv. Deswegen durch diese Übungen kann man lernen, was der Jesu gezeigt hat. Man kann auf Wasser gehen, man kann fliegen, man kann alles machen, indem man diese Meditation über die Elemente macht und diese Meditation gemeistert hat. Man macht Erde-Casina auf Wasser und geht gemütlich drauf. Aber da muss man ziemlich gute Meisterschaft haben. Dann kommt man viel leichter zu Verständnis, dass alle Objekte im Geist gegründet sind. Das ist Beweis dafür in Yoga. Ja? Dass sie mehr Zusammenschmelzen der Körper. Ein Prozess für uns, die wir nur aus dem frühen Buddhismus, aus dem frühen Palikanern, Sabbakaya kennen, ist das alles neu und in der Praxis schwer umsetzbar für uns hier alle. Und das Zusammenschmelzen der drei Körper, ist das ein längerer Prozess oder geschieht das im Nu? Kann das geschehen? Oder wenn man daran gewöhnt ist, das ist Voraussetzung für Versenkung, dass Einspitzigkeit des Geistes, dass die verschiedenen Aspekte von dem Objekt schmelzen zusammen. Nur dann Subjekt-Objekt auch kann zusammenschmelzen. Und das ist dann Zustand von Versenkung. Einspitzigkeit haben wahrscheinlich einige hier schon erreicht, aber nicht bewusst wahrgenommen ein Zusammenschmelzen der Körper. Und das ist, braucht man nicht genau wissen, jetzt schmelzt das und jetzt ist geschmolzen. Das ist nur so Richtung, Anweis. So, dann in der Tradition wird dieser Wechsel von Anapana Nimitta in drei Stufen erklärt. Parikama Nimitta, Ugaha Nimitta und Patibhaga Nimitta. Wie immer man es übersetzt, Sie können nachschlagen in Farbe Reinheit, ich weiß nicht, wie sie auf Deutsch übersetzen, vorbereitende Zeichen von dem Objekt, Zeichen von dem Objekt, der Ugaha, das man schon greifen kann mit dem Geist, und Zeichen, reflexive Bild von dem Einatmen und Ausatmen, das dann Objekt wird von angrenzenden Sammlungen, erste, zweite, dritte bis vierte Sammlung, immer selbe Objekt. Dieses reflexive Bild von Atmen. Und wie es aussieht bisschen und wie man damit umgeht und so weiter, reden wir weiter morgen. Morgen? Heute Abend vielleicht. Heute Abend ist mehr mit Theorie, mit Analyse, mit Text. Das alles wird sich schmelzen. Einschmelzen, zwei Schmelzen, dann im letzten Ende alles schmelzt zusammen. Dann bitte arbeiten, schmelz. Alles wird schon gut gehen. Dann machen wir 10 Minuten Pause und schmelzen wir weiter. Nicht, dass wir alle geschmolzen sind, wenn es Essen gibt. Vielleicht gibt es ja Fondue.